Unter dem Schutz dieser Armee hat Deutschland eine lange Reihe glücklicher Friedensjahre erlebt. In vier furchtbaren Kriegsjahren hat diese Armee den Feind von Deutschlands Grenzen ferngehalten. Und gerade deshalb hat diese Armee, die schließlich doch das deutsche Volk darstellte, nicht als so kränkend, unverdient, entehrend und von Seiten des Feindes unritterlich empfunden, wie das Verbot, Waffen zu tragen. Gilt doch dem Deutschen seit Urväterzeiten das Recht, eine Waffe zu tragen, als das Zeichen des freien Mannes. Unsere Feinde wussten sehr wohl, dass sie Deutschland ins Mark trafen, als es wehrlos und damit zu einem Volk zweiter Klasse machten. Gegen diese Deklassierung und für die Wiedergewinnung seiner Gleichberechtigung auf militärischem Gebiet hat deshalb das deutsche Volk und nicht am wenigsten die alten Soldaten, die sich heute hier zu einer Gedenkfeier zusammengefunden haben, zäh und mit heißem Herzen gekämpft, bis ihm vor kurzer Zeit dieses entscheidende Merkmal seiner Souveränität wieder zuerkannt ist. Und ich kann heute nur die Worte des Reichsaußenministers wiederholen, dass die Reichsregierung keine Abrüstungskonvention unterschreiben wird, die diesem Grundsatz nicht Rechnung trägt. Im Übrigen wollen wir nur die gleiche Sicherheit wie jedes andere Land. Und ich möchte hier erneut betonen, dass ich die allgemeine Wehrpflicht als das wichtigste zu erreichende Ziel halte.